Was gibt es Neues in den deutschsprachigen Ländern? Hören Sie die Nachrichten des Deutschlandfunks und trainieren Sie so Ihr Hörverständnis. Machen Sie beim Hören Übung 23 in Ihrem Begleitheft. Deutschlandfunk. 13 Uhr, die Nachrichten. Die Bundesregierung hat den Nazi-Vorwurf des türkischen Präsidenten Erdogan gegen Bundeskanzlerin Merkel zurückgewiesen. Nazi-Vergleiche seien inakzeptabel, egal in welcher Form, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Die türkische Regierung habe es in der Hand, ihre Rhetorik zu mäßigen und eine nachhaltige Beschädigung der Beziehungen abzuwenden. Linksfraktionschef Bartsch hat die Bereitschaft seiner Partei zur Zusammenarbeit mit dem neuen SPD-Vorsitzenden Schulz signalisiert. Allerdings müssten die Sozialdemokraten ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen, sagte Bartsch im Deutschlandfunk. Bereits jetzt gäbe es im Bundestag die nötige Mehrheit, um Vorhaben wie etwa die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen umzusetzen. Am Landgericht München hat der Prozess gegen den früheren Vorstandschef der Immobilienbank Hypo Real Estate, Funke, begonnen. Angeklagt ist zudem der Ex-Finanzvorstand Fell. Die beiden müssen sich wegen Bilanzfälschung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, vor dem Zusammenbruch der Bank während der Finanzkrise vor mehr als 8 Jahren die Aktionäre und Anleger über die wahre Lage des Unternehmens getäuscht zu haben. Beide weisen die Vorwürfe zurück. Das Wetter: im Norden zeitweise Regen, in der Mitte bewölkt und im Süden heiter bis wolkig. Temperaturen von 8 Grad an der See bis 18 Grad im Südwesten. Morgen im Norden einzelne Schauer, sonst teils länger anhaltender Regen, nur im Südosten trocken. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. Soweit die Meldungen. Haben Sie alles verstanden? Hören Sie die Meldungen noch einmal und machen Sie die nächste Übung in Ihrem Begleitheft. Die Lösungen und die Transkription der Nachrichten finden Sie wie immer in Ihrem Begleitheft.